Wir sind jetzt gerade von den Nachbarn zurückgekommen und haben jetzt mit denen bestimmt mehr als eine Stunde gesprochen. Meine Kollegin Paulina sitzt auf dem Beifahrersitz eines schwarzen, bulligen SUVs. Neben ihr am Steuer mein Kollege Manuel. Die beiden sind gerade aus dem Haus des älteren Ehepaars gekommen, die den Anschlag so gut kannten wie kaum jemand anderes. Die Nachbarn haben sich offenbar relativ gut und schnell mit denen verstanden. Mit denen konnte man reden, mit denen konnte man Spaß haben. Das war jetzt keine Freundschaft oder so, aber man hat schon auf jeden Fall Zeit miteinander verbracht. Ich hatte jetzt gerade bei diesem Gespräch das Gefühl, dass sie wirklich sehr, sehr lange gewartet haben, dass irgendjemand vorbeikommt und mit ihnen darüber spricht und dass wir jetzt diese Personen sind. Wir sind in Landau, in der Pfalz. Der Ort, an den die Anschlags 2002 ziehen. Nur einmal danach werden sie noch umziehen, bevor die beiden 2011 festgenommen werden und die Fassade der netten Leute von nebenan spektakulär in sich zusammenbricht. Die Anschlags sind russische Spione. Für das ältere Ehepaar, mit denen wir sprechen können, waren es aber vor allem eines: gute Nachbarn. Er rauchte wohl ziemlich viel und die Qualmwolke so da rüberzog. Das war wohl so eine der ersten Begegnungen. Heidrun und die Nachbarin haben sich offensichtlich ganz gut verstanden. Man hat sich auch mal gegenseitig zum Essen eingeladen. Und dann hat sie noch erzählt, dass die Heidrun alles so gemanagt hat, dass sie offensichtlich die Chefin in der Familie war sozusagen. Und dass sie umgänglich war, freundlich, versucht hat, sich zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen und wusste, wie man hier so in der Gegend sich verhält, wie man die Leute anspricht und wie die Menschen hier in der Region ticken. Die Anschlags fügen sich also ziemlich gut ein in dieses deutsche Kleinstadt-Idyll. In der Urlaubszeit gießt man den Garten der anderen. Wenn die Anschlags von einer ihrer vielen Reisen zurückkommen, haben sie immer Mitbringsel dabei. Aber manches war dann wohl doch merkwürdig. Zu bestimmten Zeiten kommt Heidrun nicht an die Haustür, wenn man klingelt. Obwohl klar ist, dass sie zu Hause ist. Oder? Was mir noch im Hängen geblieben ist, wo die Frau misstrauisch geworden ist. Die haben ja erzählt, dass sie aus Südamerika kommen. Und dann hat die Frau angefangen, Spanisch zu lernen und hat sich gefreut, weil sie dachte, die kann mit Heidrun-Anschlag eben Spanisch sprechen, so Konversation üben, und hat sie auch auf Spanisch angesprochen und es kam nichts zurück, hat sie gesagt. Also sie hat eben nicht Spanisch mit ihr gesprochen und das fand sie schon komisch. So haben es die Anschlags tatsächlich erzählt. Sie seien Österreicher, aufgewachsen in Südamerika. Aber sie können dann doch erstaunlich wenig Spanisch. Und dann ist da noch der Akzent. Die Sprache ist ihnen wohl sehr schnell aufgefallen, dass ganz schnell klar wurde, ja okay, da ist ein russischer Akzent irgendwie dabei. Und zwar bei beiden, und zwar ein sehr deutlicher. Also wenn Andreas gesprochen hat über seine Heidi, der hat er halt nicht Heidi gesagt, sondern Geidi. Geidi, und ich hole mir das Gendi, also das Handy. Für die Nachbarn ist das irgendwann wie ein Running Gag. Das sind unsere russischen Spione. Die machen offenbar ein bisschen Industriespionage. Es ist so halb ein Witz und so halb ein wirklicher Verdacht. Die Nachbarn erzählen davon offenbar auch einem Bekannten beim Bundeskriminalamt. Aber nur privat, sie erstatten keine Anzeige oder so. Und sie hören nie etwas zurück vom BKA. Sie leben ihr Leben also weiter, nehmen die ganze Sache nicht allzu ernst. Denn hey, die Anschlags sind einfach richtig nett. Das ist Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Ein Podcast von Manuel Bevada, Paulina Milling und mir, Florian Flade. Folge 2. Die unsichtbare Front. Ende 2023. Wir sind unterwegs in einer anderen, unauffälligen Gegend. Im Burgenland. In dem 3000 Einwohnerort Hornstein. Hier im Südosten Österreichs, zu Ungarn ist es nicht mehr weit, hier wurde Heidrun Anschlag geboren, also im übertragenen Sinne. Denn hier hat die Russin Ende der 80er Jahre ihre Tarnidentität bekommen, ihre Legende, ihren neuen Namen. Und zwar ganz offiziell vom österreichischen Staat. Im Reisepass, den sie viele Jahre bei sich haben wird, da steht Heidrun Anschlag, geboren am 4. Dezember 1965 in Lima, Peru. Doch wir wissen, nichts davon ist wahr. Irgendjemand muss Heidrun Anschlag also die österreichischen Dokumente ausgestellt haben. Und genau deswegen sitzt Manuel mit unserer Kollegin Katja Riedl im Bus nach Hornstein. Katja hat uns bei einem Teil der Recherche vor Ort geholfen. Jetzt gehen wir den Berg hoch zum Friedhof und suchen mal nach einem sowjetischen russischen Grab. In den 1980er Jahren kommt alle paar Monate ein Mann aus der sowjetischen Botschaft in Wien, in den idyllisch am Hang gelegenen Ort. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Und der Mann schaut regelmäßig nach, ob das sowjetische Kriegsgrab für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs auch ordentlich gepflegt ist. Und genau dahin wollen Manuel und Katja jetzt auch. Aber guck mal, dreh dich mal um. Die Aussicht. Oh, das sieht ja cool aus. Sieht schön. Die Windräder sind nicht ganz so hoch. Das ist noch schöner, da sind schönere Berge. Okay, da links sind die Alpen, rechts sind die Windräder. Und über dem Tal liegt der Nebel. Es ist ein typischer Friedhof. Hoch überm Ort gelegen, ganz hübsch mit einer Kapelle. Okay. Sie finden schließlich die Gedenkstätte für die Sowjets. Hier ist der Obelisk mit dem roten Stern, mit der Inschrift: Ewig Ehre den Helden, die in den Kämpfen für die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes fielen. Das ist auch ein aktueller Kranz. Was steht da drauf? Gewidmet von der Marktgemeinde Hornstein. Die Sowjets, sie waren ein entscheidender Grund für den Sieg über Nazi-Deutschland. Diese Wertschätzung, sie hört vielerorts nie auf. Kein Wunder also, dass im Dezember 1989 der Russe aus der Botschaft, der angeblich die Pflege der Kriegsgräber kontrolliert, wieder in Hornstein auftaucht. Der Mann geht zur Gemeinde, dort kennt man ihn mittlerweile. Diesmal mit einer kleinen Bitte. Der Russe fragt nach einem österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweis für eine Bekannte von ihm namens Heidrun. Hier müssen wir mal kurz stoppen. Denn warum passiert das jetzt in Österreich? Kurz gesagt, die Anschlags sollen ja weiter nach Deutschland. Für die Einreise brauchen sie aber legale Papiere. Russland und Österreich, die haben eine besondere Verbindung. Oder sagen wir es mal so, russische Geheimdienste haben schon lange eine besondere Vorliebe für Österreich. Um das besser zu verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug machen nach Wien. Mein Name ist Thomas Riegler, ich bin Historiker in Wien und ich beschäftige mich mit der Geschichte der österreichischen Nachrichtendienste. Manuel trifft den Wissenschaftler in seiner Wohnung nahe der Donau. Man kann hier sehr vieles tun, was anderswo nicht so möglich ist. Riegler hat ein ziemlich dickes und gutes Buch geschrieben über Österreichs Geheimdienste. Wie sind Sie dazu gekommen? Das ist ja jetzt nicht das Alltäglichste. Grundsätzlich ist ja Wien immer mit Spionage verbunden. Das ist ja fast schon ein Klischee. Und mein Antrieb war es immer sozusagen zur Quelle von diesem Ganzen vorzudringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Wien von den Alliierten besetzt und in vier Sektoren aufgeteilt. Genau wie Berlin. Sowjets, Amerikaner, Franzosen, Briten. Jeder platziert seine eigenen Spione. Österreich selbst wird dann politisch neutral und lässt die Agenten einfach weitermachen, solange sie nicht direkt Österreich Schaden zufügen. Der Flughafen Wien zum Beispiel ist eine sehr gute Drehscheibe für Flüge in alle Welt. Die internationalen Organisationen natürlich sind ein sehr guter Jagdplatz für Informationen und so weiter. Das heißt also, es gibt einfach so viele gute Standortfaktoren, die Spionage in Österreich sehr erträglich machen. Dadurch wird Wien im Kalten Krieg zum Spielplatz der Spione. Manche sagen, das ist noch heute so. Dazu erzählen wir euch in einer späteren Folge mehr. Jetzt bleiben wir aber erstmal in den 80er Jahren. Besonders die Russen wissen damals die Vorteile Österreichs zu schätzen. So wie es auch der KGB-Chef damals gesagt hat, indem er gesagt hat, also Österreich ist ein guter Ort für die Arbeit. Das betrifft zum Beispiel auch, dass die Spionageabwehr ist relativ schwach ausgeprägt hierzulande. Ein ziemlich guter Ort also, auch dafür Spione mit Papieren auszustatten. Spione wie die Anschlags. Zurück in dem kleinen Ort im Burgenland. Manuel und Katja stehen jetzt vor dem Rathaus. wo damals der Staatsbürgerschaftsnachweis für Heidrun Anschlag ausgestellt wurde. Wir haben den Namen jenes Mannes herausgefunden, der das damals angeblich getan hat. Hat dieser Standesbeamte wirklich das Dokument ausgestellt? Und falls ja, warum? Hatte er eine Ahnung, dass er den Russen damit einen wertvollen Dienst erweist? Wir klopfen. Eigentlich ist im Rathaus jetzt Mittagspause. Dann aber schiebt sich die Glastür doch zur Seite. Hallo, guten Tag, ich habe mal eine Frage. Katja und Manuel stehen jetzt an der Rezeption. Ja, wir sind Journalisten, ich hatte Anfang der Woche eine E-Mail geschrieben, da hat er jetzt gar nicht geantwortet. Wir kürzen das an dieser Stelle mal ab. Die beiden Frauen an der Rezeption können uns nicht weiterhelfen. Der Bürgermeister ist nicht da und auch telefonisch nicht zu erreichen. Wir fragen nach dem Standesbeamten aus den 1980er Jahren. Auch da wenig Hoffnung. Das ist ja alles ewig her. Da könnten sie auch keinen Kontakt herstellen. Hier kommen wir also nicht weiter. Und deswegen machen Katja und Manuel jetzt auch erstmal Mittagspause. Das hier könnte noch länger dauern als erwartet. Die beiden gehen also in eine Dorfwirtschaft. Ordentlich was los hier für einen normalen Wochentag. Gemütliche Sitzecken mit Holzbänken. Ansonsten eine wilde Mischung aus alten US-Autokennzeichen an der Wand, künstlichen Blumen und XXL-Schnitzel. Bitte schön. Ein kleines Schnitzel mit Pommes. Kleine Schnitzel mit Pommes. Salat dazu vielleicht? Nein, danke. Auf das Burgenland. Auf das Burgenland. Danach sind Katja und Manuel zwar satt, aber mit der Recherche sind sie kein Stück weiter. So schnell aber wollen sie nicht aufgeben. Sie sprechen einfach mal eine Gruppe Leute an, die da herumsteht. Und, wie das halt so ist in einem kleinen Ort, der Standesbeamte von damals? Ja, der wohnt hier um die Ecke. Da vorne links, dann rechts, ein paar Meter geradeaus. Wir haben jetzt also die Adresse von dem Mann, der 1989 die Papiere für eine top ausgebildete russische Spionin ausgestellt haben soll, die zu dem Zeitpunkt nur darauf wartet, dass ihr Einsatz im Westen losgeht. Wer waren diese Menschen, bevor sie Heidrun und Andreas Anschlag wurden? Was haben sie in all den Jahren gemacht, bevor sie ihre neuen Identitäten bekamen? Die deutschen Behörden werden viele Jahre versuchen, genau das herauszufinden. Und auch wir wollen wissen, wie läuft so eine Ausbildung zur Spionin, zum Spion ab? Auf was kommt es an? Wer scheitert? Und wer wird tatsächlich in den Westen geschickt? Es gab da jemanden, der dazu vermutlich alles wusste. Легендарный советский разведчик Юрий Дроздов. Legendärer sowjetischer Spion Yuri Drozdov. Наш резидент в ключевых регионах мира. Unser Resident in den Schlüsselregionen der Welt. Глава отечественной нелегальной разведки. Leiter der einheimischen illegalen Spionage. Mit vielen, vielen Superlativen, so beschreiben die russischen Staatssender Pervie Kanal und Rassia Adin den mittlerweile verstorbenen Yuri Drozdov. Ein Mensch, dessen Biografie die Geschichte der mutigsten und erfolgreichsten Operationen unserer Aufklärung ist. Er war der Top-Agent der Sowjetunion. Fremde Namen, fremde Biografien und der Großteil der unglaublichen Geschichten aus dem Leben von Yuri Drozdov werden noch lange in Sonderarchiven als streng geheim aufbewahrt. Drozdov ist ein großer, hagerer Mann mit Glatze und Hornbrille. Knapp 12 Jahre, von 1979 bis 1991, leitet Yuri Drozdov das Direktorat S des KGB, die Abteilung für die illegalen Spione. In genau dieser Zeit werden auch die Anschlags ausgebildet. Ich pflegte jeden persönlich zu kennen. Jeder war für mich wie ein Teil meiner Seele, meines Körpers. Bevor Drozdov 2017 stirbt, schreibt er noch mehrere Bücher und gibt Interviews. Auch darüber, wie die Ausbildung unter ihm ablief. Drozdov ist wohl sehr streng bei der Auswahl seiner Spione. Die Leute müssen vieles mitbringen. Hohes Denkvermögen, richtig gutes Gedächtnis, Intuition. Sie sollen aber auch emotional stabil sein, mit Stress umgehen können, willensstark sein. Und natürlich ein Talent für Sprachen haben. Die Ausbildung eines Illegalen ist langwierig und mühsam. Da geht es im Grunde darum, die Spione zu neuen Menschen zu machen. Wie im Fall der Anschlags sollen sie sich in der Gesellschaft ihres Einsatzlandes bewegen. Wie ein Fisch im Wasser, mit all den Merkwürdigkeiten und Eigenarten. Jemand, der so ein neuer Mensch geworden ist, ein Bürger einer fremden Nation, das ist Jack Barsky. Ich war ja ein Kundschafter des Friedens. Allerdings, ja, heutzutage muss ich schon zugeben, das war ein Spion und ich war ein Illegaler. Manuel und ich sind mit Jack Barsky zu einem Videocall verabredet. Wie Heidrun und Andreas Anschlag hat er jahrelang als Spion für Russland gearbeitet. Das Besondere an ihm, er ist gar kein Russe. Eigentlich kommt er aus Ostdeutschland. Aber dann hat ihn der KGB angeworben und als illegal nach Amerika geschickt, wo er bis heute lebt. Wo erreichen wir Sie denn gerade? In Austin, richtig? Ein bisschen südlich von Austin. Die ist eine kleine Stadt, 50.000 Einwohner, sehr neu und wächst rasend schnell. Sehr freundliche Menschen. Barsky ist heute über 70. Seine Augen aber sind sehr wach. Er wirkt gut gelaunt, macht viele Witze, macht Dialekte nach. Und sein Scheitel akkurat. So sitzt er in seinem Haus in Texas. Barsky hat ein Hintergrundbild eingestellt. Es zeigt eine Terrasse und den Rio Grande, den großen Fluss im Süden der USA. Jack Barsky heißt eigentlich Albrecht Dietrich. Er kommt aus Sachsen. Noch im Studium Mitte der 1970er Jahre bekommt er plötzlich Besuch von einem Mann, der ihn fragt, kannst du dir vorstellen, für die Regierung zu arbeiten? Barsky will Spion werden, die Welt sehen, Geld, Autos, Frauen. Ja, auch ein kommunistischer Held werden. Deshalb trifft er den Mann vom DDR-Geheimdienst wieder, in einem Restaurant. Und da hat er mich dann vorgestellt, ich will ihn mal Hermann vorstellen. Wir kooperieren mit unseren sowjetischen Genossen. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich gehen. Und da wusste ich schon, dass ich beim KGB gelandet war. So ist es eben gekommen. Auch die DDR hat damals illegale Spione. Hunderte schickt der ostdeutsche Auslandsgeheimdienst in den Westen, vor allem in die Bundesrepublik. Aus Ostdeutschen Westdeutsche machen, das ist noch vergleichsweise einfach. Trotzdem gibt es damals einen regelrechten Kult um diese Spione. Sie werden Kundschafter des Friedens genannt. Man widmet ihnen sogar heroische Lieder. Euer Dienst ist die Aufklärung. Namen bleiben geheim. Unauffällig die Leistungen. Stets im Blickfeld der Feind. Auch in friedlicher Zeit. Nie geschont. Tschechisten. Beschützer des Friedens der Menschen. Soldaten der unsichtbaren Front. An diese unsichtbare Front soll auch Jack Barsky. Er wird aber kein Agent der Stasi. Und er soll auch nicht nach Bonn oder München gehen. Für ihn gibt es andere, größere Pläne. Die Stasi und der KGB arbeiten damals eng zusammen. Wobei die Sowjets am Ende meistens das bekommen, was sie wollen. Großer sozialistischer Bruder und so. In diesem Fall will der KGB Jack Barsky. Und sie wollen ihn nach Amerika schicken. Hat man denen ganz früh gesagt, dass sie das ihrer Familie nicht sagen dürfen, dass sie darüber nicht reden? 100% kannst du keinem sagen. Nicht deinem besten Freund, nicht deiner Mutter, nicht deinem Bruder, niemandem. Du bist jetzt ein sowjetisches Staatsgeheimnis. In Moskau bekommt Barsky quasi Einzelunterricht. Dort wollen die Ausbilder aus ihm einen täuschend echten Amerikaner machen. Wo lernt man sowas? In der Zentrale des KGB oder wo haben sie das denn? Wie gesagt, ich war doch ein Staatsgeheimnis. Ich habe alles nur in Privatstunden gelernt, sozusagen. Nur privat und meistens in meiner Wohnung. Und die war natürlich auch geheim. Man hat mich sehr, sehr beschützt. Okay. Das heißt, ihre Ausbilder, ihre Trainer kamen zu Ihnen nach Hause? Ja. Barsky bekommt jahrelang jeden Tag Individualunterricht. Von früh bis spät. Vokabeln pauken, an der Aussprache feilen, in die Landeskunde eintauchen. Und für Sie selbst war das ja auch dann, Sie waren alleine da oder haben Sie andere kennengelernt in der Ausbildung? Nee, ganz allein. Und wie gesagt, ich hatte keine Freunde. Das waren also meine Ausbilder, mein Selbststudium und der Fernsehapparat. 2 Jahre habe ich durchgehalten, kein Problem. Ich habe mir die Stadt angesehen. Ja, ich habe die Stadt sehr gut kennengelernt. Das muss man ja auch, weil das für einen Agenten die Stadt, wo du lebst, ist dein Spielplatz. Eines der wichtigsten Fähigkeiten ist, herauszufinden, ob dir jemand folgt. Und da musste ich eben in der Stadt rumrennen. Und das war Busse, Straßenbahn, Lift, wie nennt man die, Fahrstühle, Museen, Geschäfte. Und immer wieder dir die Leute ansehen, die in deiner Umgebung sind. Umdrehen ist nicht erlaubt. Moskau wird zum Spielplatz für Jack Barsky. Er soll lernen, sich hier zu bewegen, nicht aufzufallen, Verfolger zu entdecken. Nebenbei lernt er Morsecode, Geheimschrift und mit Kurzwelle zu funken. Die Fähigkeiten als Spion, der Spionagehandler, die Ausbildung war erste Klasse. Alles andere war möglicherweise 4-. Seine Lehrerin, eine Amerikanerin, die sich in einen Diplomaten aus Moskau verliebt hatte und in die Sowjetunion ausgewandert war. Das aber vor längerer Zeit. Vom Amerika der 70er Jahre hat sie kaum eine Ahnung. Dasselbe passierte ihm mit zwei anderen Illegalen, einem Ehepaar, das in den USA spioniert hatte. Die sind ja in den 1940er Jahren sind die da aus Amerika geflohen. Und zu der Zeit war 76, 77, 78, so, da waren schon also fast 40 Jahre vergangen. Der war sehr nostalgisch. Das heißt, die haben von einem Amerika erzählt, was es gar nicht mehr gab, so in dieser Form. Genau. Aber Moskau verbessert die Ausbildung wohl schnell. Sprache, Alltag, Kultur. Angeblich wird in der Sowjetunion sogar so etwas wie ein illegalen Dorf nachgebaut, wo man das Leben im Westen nachspielen kann. 10 Jahre später, unter Juri Drozdov, also in der Zeit, in der auch die Anschlags ausgebildet werden, wird die Ausbildung härter. Ein Illegaler, der in den 80er Jahren ausgebildet wird, beschreibt später so eine Art Abschlussprüfung. Er wird ohne Vorwarnung entführt und muss davon ausgehen, dass das alles wirklich echt und gefährlich ist. Man richtet sogar eine Waffe auf ihn. Wird er jetzt plaudern? Er schweigt. Prüfung bestanden. Und eines Tages, dann hat sich Nikolai gemeldet. Das ist der KGB-Ausbilder von Jack Barsky gewesen. Dann hat er gesagt, so, du gehst jetzt nach Moskau und von dort geht's in die USA. Der KGB besorgt Jack Barsky eine neue Identität, geklaut von einem kleinen Jungen aus Adelphi in Maryland. Der ist 1955 im Alter von 10 Jahren verstorben. Aus Albrecht Dittrich aus Ostdeutschland wird jetzt, 1978, der Amerikaner Jack Barsky. Er fliegt nach Chicago. Seine geheime Mission beginnt. Barsky hat ein Buch geschrieben. Darin geht es viel um das Leben als Spion, aber auch um Liebe, wie er den KGB austrickst, wie er am Ende auffliegt und trotzdem in Amerika bleiben darf. Für die Anschlags soll es nach ihrer Ausbildung nicht in die USA gehen, sondern nach Deutschland. Wir wissen nicht, wie genau sie darauf vorbereitet wurden. Aber vieles wird ähnlich gewesen sein zu dem, was uns Jack Barsky erzählt hat. Doch bevor ihre Mission losgehen kann, brauchen die beiden offizielle Papiere. Und dafür brauchen die Russen Unterstützer. Zurück in Hornstein, in Österreich. Manuel und Katja sind auf dem Weg zu dem Wohnhaus, wo der Beamte leben soll, der bei Heidrun-Anschlags Legendierung geholfen haben soll. Ich drück noch mal auf die Klingel. Ja. Klingel noch mal. Sie warten. 1 Minute. 2 Minuten. Hast du jemanden gesehen da im... Ja, im Wohnzimmer, oder? Ja, genau. An der Tür. Dann würde ich sagen, klingeln wir noch mal und gehen dann einfach sonst mal eine Runde und kommen gleich noch mal wieder. Ja. Die beiden biegen kurz um die Ecke, aber nur so weit, dass sie das Haus noch sehen können. Und wie erwartet? Jetzt sind wir weg und da hat er gerade rausgeguckt, oder? Der Vater oder hat rausgeguckt, ja. Wir hatten auch gesehen, dass als wir ankamen, hatte sich jemand bewegt. Egal, wir gehen jetzt nochmal klingeln. Also ich bin ja jetzt, was soll das denn? Dann soll er halt sagen, dass er keinen Bock hat. Sie klingeln also noch einmal. Und dann öffnet sich die Tür und ein Mann kommt heraus. Hallo. Hallo. Wir sind Journalisten und wir hatten uns diesen Fall Anschlag, den wir uns einfach nochmal angucken und wohl mit allen möglichen Leuten sprechen und deswegen, auch weil der Fall hier gespielt hat und weil, ich sag mal, die hier ja unter falschen Tatsachen unterwegs waren, wollten wir einfach mal anklopfen und fragen, ob wir uns darüber unterhalten können. Der Mann wirkt wirklich überrascht. Er kommt nach vorn zum Gartenzaun und spricht mit uns. Wird er jetzt wütend werden, wenn wir ihn auf den Spionagefall ansprechen? Aber er bleibt ruhig und freundlich. Ein bisschen peinlich berührt, das sicherlich. Es ist für ihn, sagen wir mal so, kein Gewinnerthema. Ich möchte über dieses Thema eigentlich nicht mehr reden. Das Thema ist für mich abgeschlossen. Ich bin nicht glücklich mit diesem Thema und ich will eine Schlussstrich ziehen. Wir packen also das Mikro ein. Aber über den Zaun hinweg, da entwickelt sich dann doch noch ein ganz gutes Gespräch. Der Russe aus der Botschaft, der immer wegen der Kriegsgräber da war, der bittet damals wirklich um die Einbürgerung einer Frau. Sie sei die Tochter einer Österreicherin, geboren in Peru, ihr Vater Amerikaner. Heute wissen wir, der Amerikaner ist ein Phantom, ausgedacht. Und die angebliche Mutter, das finden die deutschen Behörden später heraus, ist nie in Südamerika gewesen. Aber für den Standesbeamten und seine Kollegen klingt die Geschichte damals plausibel. Vor allem, weil der Russe Dokumente vorlegt. Eine peruanische Geburtsurkunde mit der Nummer 3701 und einen österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweis der angeblichen Mutter. Alle notwendigen Urkunden sind also da. Die Gemeindebeamten schicken sie, wie es sich gehört, nach Wien. Dort werden sie überprüft. Keine Beanstandung. Dadurch bekommt die Frau ihren Nachweis. Was soll der Standesbeamte nach dem Okay aus Wien auch noch auszusetzen haben? Alles geht also seinen Gang. Und einmal kommt der Russe dann wohl nochmal vorbei, mit ein paar Spirituosen. Ein kleines Dankeschön sozusagen. Die falsche Heidrun ist jetzt echte Österreicherin. Und auch bei ihrem Mann, Andreas Anschlag, klappt es mit den neuen Papieren. Seine Geschichte ist aber noch ein bisschen wilder. Andreas Anschlag bekommt seinen Ausweis auch in Österreich, aber woanders. In einem ziemlich abgelegenen Ort in der Steiermark. Direkt von einem Gemeindesekretär. Der kümmert sich dort um die Verwaltung im Ort. So, schauen wir mal, ob wir ihn erreichen. Herrn Guten Tag, Herr Mein Name ist Florian Flade. Ich arbeite für die ARD in Deutschland. Ich grüße Sie. Hallo. Spreche ich mit Haben Sie kurz Zeit für mich? Haben Sie nicht? Der Mann will also nicht mit uns reden. Verständlich irgendwie. Denn worin dieser Gemeindesekretär verwickelt ist, das ist nochmal ein kleiner Agentenkrimi für sich. Dieser Gemeindesekretär, der Andreas Anschlag seine Staatsbürgerschaft besorgte, der war wohl ganz gezielt von einem außergewöhnlichen Mann aufgesucht worden. Nach ein paar Wochen versuche ich es noch einmal. Diesmal klappt es. Für ein paar Minuten kann ich mit dem Mann telefonieren. Hallo Herr mein Name ist Florian Schlade von der ARD. Ich würde gerne mit Ihnen über Herrn Slavik sprechen und was Sie in den 80er Jahren gemacht haben und Herrn Andreas Anschlag. Der frühere Gemeindesekretär kann sich noch an ein paar Details erinnern. Leider, okay. Aber warum haben Sie das damals denn gemacht? Okay, aber Sie sind ja dann in Kontakt gekommen auch mit Behörden. Die österreichischen Behörden wollten ja mit Ihnen dann sprechen darüber, oder? Ja, konnten Sie denen denn noch helfen? Ob Sie mal in Russland waren? Waren Sie denn mal in Russland vorher? Und seitdem auch nicht mehr? Ja, okay. Und Russisch können Sie auch nicht? Er meint, das sei alles schon lange her. Sehr lange. Okay. Aber was haben Sie denn eigentlich dafür, wenn ich so plump fragen darf, sind Sie bestraft worden dafür, was Sie da gemacht haben? Nein. Weil das war verjährt dann schon. Denken Sie manchmal noch daran so zurück, wenn Sie das jetzt mitbekommen, mit Russland und Ukraine und Spionage und so, dass Sie da mal mittendrin waren? Nee, okay. Und Sie haben mit Russland auch nichts am Hut und mit Spionage nichts am Hut. Sie kennen auch niemanden jetzt in den österreichischen Behörden, BVT oder solche Leute kennen Sie nicht? Gar nichts, okay. Alles klar. Herr, vielen Dank für Ihre Zeit, ja? Alles Gute, ciao, ciao. Im Falle von Andreas Anschlag kommt ein sehr interessanter Mann ins Spiel, nämlich Adolf Slavik, der seit Jahrzehnten mit den russischen Nachrichtendiensten in Verbindung gestanden ist. Das ist wieder Thomas Riegler, der Historiker. Er erzählt uns von Adolf Slavik, einem Österreicher, einer ziemlich schillernden Figur. Bevor Slavik seine Karriere als Agent beginnt, ist er erstmal überzeugter Nationalsozialist. Bei der SS. Er wechselt dann die Seiten und baut nach dem Krieg für die Sowjets eine Bewegung auf. Eine Art Sammelbecken für Altnazis. Slavik ist in Waffenhandel in Nordafrika involviert, wirbt türkische Soldaten als Quellen an. Für den Geheimdienstexperten Riegler ist Slavik in der Welt der Spionage eine der wohl spannendsten Figuren in Österreich. Und wenn man sich seine Geschichte anschaut, die ist schon außergewöhnlich. Anfang der 80er Jahre ist Slavik 65 Jahre alt und eher ein Agent im Ruhestand. Aber er bekommt dann offenbar doch noch einmal einen sensiblen Auftrag aus Moskau. Er soll russischen Illegalen, diesen ganz speziellen Spionen, neue österreichische Papiere besorgen. Ihre Legenden. Offenbar vertraut man ihm. Das heißt, es sind sehr lange zurückreichende Beziehungen, die da offenbar im Hintergrund wirken. Und deshalb ist er der richtige Mann offenbar, um das durchzuführen. Slavik bereitet das offenbar gut vor. Mit seiner Frau fährt er oft in die beschauliche Gemeinde in den Urlaub. Er gibt davor, sich für die Ortsgeschichte zu interessieren. So erschleicht er sich das Vertrauen des lokalen Gemeindesekretärs. Das ist der, den ich vorhin ganz kurz am Telefon hatte. Und eines Tages im November 1984 nutzt Slavik dieses Vertrauen aus. Slavik behauptet, ein Argentinier österreichischer Herkunft wolle in ein Hotel hier im Ort investieren. Dafür brauche er aber österreichische Papiere. Was passiert? Der Gemeindesekretär meldet tatsächlich den Wohnsitz des Argentiniers in der Gemeinde an. 3.000 österreichische Schilling Bestechungsgeld zahlt Slavik dem Mann dafür, umgerechnet etwas mehr als 200 Euro. Dafür bekommt er einen Staatsbürgerschaftsnachweis ausgestellt. Auf den Namen Andreas Anschlag. Kurz danach zieht Andreas Anschlag nach Deutschland. Er beginnt, alles vorzubereiten für ein Leben als Illegaler. Bald soll auch seine Frau aus Österreich nach Deutschland kommen. Der Plan steht. Studium, Familie, Reihenhaus. Die perfekte Tarnung. Aber dann ändert sich auf einmal alles. Überall in Osteuropa gehen die Menschen auf die Straße. In Polen, in der DDR, irgendwann sogar in der Sowjetunion. Andreas Anschlag kann im Fernsehen verfolgen, wie das System, das ihn hervorgebracht hat, ins Straucheln gerät. Der Kommunismus steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das System, für das die Anschlags als Spione kämpfen wollten. Und die Mission von Andreas und Heidrun Anschlag, die soll doch eigentlich gerade erst beginnen. Was machen die beiden jetzt? Als perfekt ausgebildete und getarnte Spione. Im Auftrag eines Landes, das es vielleicht bald nicht mehr gibt. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Das war Folge 2, die unsichtbare Front. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Habt ihr Anmerkungen? Dann schreibt uns unter spione@wdr.de. Wir freuen uns. Die Autoren sind Manuel Bevada, Katja Riedl, Paulina Milling und ich, Florian Flade. Gesprochen haben Justus Carrière, Robert Frank, Eva Meckbach und ich, Florian Flade. Die technische Realisation hat Michael Kube gemacht. Regieassistenz Assunta Aligiani. Musik Ralf Hamann. Regie Nikolai von Koslowski. Die Redaktion hatten Stefanie Delfs, Monika Wagner, Volkmar Kabisch, Antonia Merzhäuser. Dramaturgie Klaus Uhrig und Stefanie Delfs. Ein Podcast von WDR und NDR 2024. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann. In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details. Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero. In der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.